Ja, hallo und herzlich willkommen. Total schön, dass so viele da sind. Ich hoffe, jeder hat jetzt einen wenigstens annehmbaren Platz gefunden. Wir sind sehr überrascht, dass so viele da sind. Und Fabian war vor fast genau 2 Jahren das erste Mal hier zum Thema Klimakampf heißt Klassenkampf. Auch das war schon eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Und wir freuen uns sehr, dass er wieder hier ist. Und ich darf an dich übergeben und freue mich auf den Vortrag. Also auch von meiner Seite erst einmal willkommen und schön, dass ihr so zahlreich da seid. Deutschland macht sich bereit für den Krieg. Wie der damalige Kriegsminister Pistorius es noch zu Ampelzeiten formulierte, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Gegen wen diese Kriegstüchtigkeit sich richten sollte, wurde dabei ziemlich direkt ausgesprochen. Gegen Russland als den größten geopolitischen Rivalen des NATO-Blocks in Osteuropa. Diese Ankündigungen sind keine leeren Worte. Die Militärausgaben der BRD sind gegenüber 2021 jetzt schon von 51 Milliarden Euro auf schätzungsweise 91 Milliarden Euro im Jahr 2024 explodiert. Rund 20% des gesamten deutschen Staatshaushaltes werden damit jetzt schon in die Kriegsrüstung gesteckt. Vorläufig wird dieser ungeheure Anstieg der Kriegsausgaben noch dadurch kaschiert, dass von diesen 91 Milliarden nur 52 Milliarden aus dem regulären Verteidigungsbudget stammen und 19 Milliarden aus dem 2022 beschlossenen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber mit Auslaufen des Sondervermögens 2027 soll dieses größte deutsche Aufrüstungsprogramm seit dem Dritten Reich nicht einfach zu Ende sein. Die Anfang dieses Jahres erst im Bundestag, dann mit Zustimmung von Linksparteidelegierten, auch im Bundesrat beschlossenen Kriegskredite machen den Weg für eine quasi unbegrenzte und vor allem dauerhafte Erhöhung der Militärausgaben frei. Dieses unter Federführung der Union beschlossene Programm sieht vor, dass die Schuldenbremse partiell aufgehoben wird, und zwar ausschließlich für Rüstungsausgaben. Die Zinsen für diese neuen Kriegsausgaben müssen dabei aber aus dem laufenden, regulären Budget bezahlt werden. Und für alle anderen Bereiche des Budgets gilt die Schuldenbremse weiterhin. Sprich, je höher die Kredite für neue Rüstungsausgaben ausfallen, desto massiver muss in allen anderen Bereichen zukünftig eingespart werden. Sozialkahlschlag und Vernachlässigung ziviler Infrastruktur zur Finanzierung der Hochrüstung in einem heute noch schwer vorstellbaren Ausmaß sind damit potenziell vorprogrammiert. Ein großes Sonderpaket für Infrastrukturausgaben, das zusammen mit der teilweisen Aufhebung der Schuldenbremse beschlossen wurde, kann diesen Effekt nur verzögern. Denn während das Infrastrukturpaket auf ein paar Jahre begrenzt ist, ist die Öffnung der Schleusen für unbegrenzte neue Rüstungsausgaben dauerhaft. Selbst bescheidene reformistische Wirtschafts- und Sozialpolitik dürfte damit mittelfristig kategorisch unmöglich werden, wenn der Freifahrtschein zur Hochrüstung ausreichend stark genutzt wird. Und wie hoch sollen die Kriegsausgaben noch steigen? Den ersten Schritt bildete 2022 Olaf Scholz 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Eine Summe, die damals astronomisch klang, heute aber geradezu nach Peanuts aussieht, in Relation zu den Summen, die in den Reihen der neuen Merz-Regierung nun angedacht werden. Der neue ultrareaktionäre Außenminister Wadefuhl hat sich kürzlich explizit dafür ausgesprochen, die BRD solle das von Trump geforderte Ziel erfüllen, künftig 5% seines BIP für Kriegsausgaben aufzuwenden. 5% des BIP, das sind etwa 170 Milliarden Euro. Gegenüber, es sei noch einmal erwähnt, 51 Milliarden vor Beginn des Ukraine-Krieges. 170 Milliarden Euro. Man muss sich einmal klar machen, was diese Summe eigentlich bedeutet. Für 170 Milliarden könnte die BRD ohne irgendwelche Schwierigkeiten sofort die erdrückende Wohnungskrise in Deutschland beenden durch den Bau von massenhaft staatlichen Sozialwohnungen. 170 Milliarden, das ist mehr als 4-mal so viel, wie pro Jahr insgesamt fürs Bürgergeld ausgegeben wird, von dem Merz und Co. uns erzählen, sein Missbrauch treibe die BRD in den Ruin. 170 Milliarden, das entspricht etwa der Hälfte aller in Deutschland ausgezahlten Renten. Sprich, das Rentenniveau könnte damit pauschal auf einen Schlag um 50% erhöht werden. 170 Milliarden Euro, das ist ein deutlich höheres Militärbudget, als Russland es hat. Und ein höheres als das Großbritanniens und Frankreichs zusammengenommen. Mit einem solchen Kriegsbudget hätte die BRD die dritthöchsten Kriegsausgaben aller Staaten der Welt, direkt hinter den USA und China. Die BRD bereitet sich, wenn auch nur die Hälfte dieser Ankündigungen bzw. Androhungen ernst gemeint sein sollte, darauf vor, eine militärische Supermacht zu werden. Ja, es sieht im Gegenteil danach aus, dass selbst 170 Milliarden noch nicht das Ende der Fahnenstange sein könnten. In der Frankfurter Rundschau wurden vor wenigen Wochen Zahlen von potenziell über 200 Milliarden jährlich aus internen Schätzungen verlautbart. Mit 200 Milliarden Euro Kriegsbudget würde die BRD sich langsam den Militärausgaben Chinas annähern. Die offizielle Begründung für diese Mega-Aufrüstung zur drittgrößten Militärmacht der Welt ist es, die russische Eroberung Europas zu verhindern und Berlin und Buxtehude gegen die russische Annexion zu schützen. Die russische Armee, die es seit 3,5 Jahren nicht schafft, den Donbass zu erobern und die in der Ukraine unter hohen Verlusten ein paar Kilometer pro Monat vorankommt, soll die gesamten Armeen der EU zerschlagen und demnächst in Deutschland stehen, wenn die BRD ihr Kriegsbudget nicht verdrei- bis vervierfacht. Es ist schwer zu glauben, aber respektable Prominente aus dem Polit- und Medienbetrieb diskutieren diese Wahnvorstellung tatsächlich, als seien sie eine ernstzunehmende Gefahr. Sowohl die propagandistische Schürung von Panik vor der russischen Invasion als auch die Finanzierung der geplanten Hochrüstung durch Sozialkahlschlag sind aber keine neue Idee der Merz-Regierung, sondern begannen schon unter der Fortschrittskoalition Ampel. Schauen wir auf den noch von SPD und Grünen beschlossenen Bundeshaushalt 2024. Der Bundeszuschuss für die soziale Pflegeversicherung ersatzlos gestrichen. Ausgaben für BAföG und den Kinder- und Jugendplan um 20% gekürzt. Die mit so großen Tönen als sozialer Meilenstein angekündigte Kindergrundsicherung heruntergekürzt von 12 Milliarden Euro auf 2,4 Milliarden. Gleichzeitig brachte die FDP die Ampel damals dahingehend auf Kurs, dass Steuererhöhungen für Unternehmen und die Spitzenvermögensklassen in diesem Zeitraum ausgeschlossen seien. Die Militarisierung unter Scholz und Merz beschleunigt damit einen seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre kontinuierlich anhaltenden Trend in der gesamten Wirtschaftspolitik der BRD. Einerseits werden diejenigen Steuern, die in erster Linie Kapitalistinnen und Millionärinnen treffen, drastisch verringert, gleich ganz abgeschafft oder zumindest eingefroren. Andererseits diejenigen Steuern, die in erster Linie Arbeiterinnen und Arme treffen, drastisch erhöht und gleichzeitig die Sozialausgaben relativ verringert. In den 80er Jahren lagen in Deutschland sogenannte Lohnsteuer, Gewinn- und Vermögenssteuer noch bei jeweils etwa 28%. Bis in die 2010er Jahre war die Gewinnsteuer, also die Steuern, die Kapitalistinnen auf ihre Unternehmensgewinne zahlen müssen, dann auf 15% gesenkt worden. Gleichzeitig aber die Lohnsteuer, also die Steuern, die Arbeiterinnen auf ihr Einkommen zahlen müssen, dann auf 38% erhöht worden. Sprich, die relative Steuerbelastung für Kapitalistinnen wurde knapp halbiert, die relative Steuerbelastung für Arbeiterinnen aber um mehr als ein Drittel erhöht. Gleichzeitig wurde die nur Reiche betreffende Vermögenssteuer 1995 de facto abgeschafft und die Erbschaftssteuer für Unternehmerinnen drastisch gesenkt. Besonders die dramatische Senkung der Erbschaftssteuern durch konservative wie sozialdemokratische Bundesregierung hatte dramatische Auswirkungen auf die Staatseinnahmen. Hätte die BRD heute noch eine Erbschaftssteuer von 50% für Unternehmen und Reiche, wie sie jahrzehntelang in zig bürgerlich-kapitalistischen Staaten ganz normal gewesen war, würde allein diese Erbschaftssteuer zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2020 zusätzliche 2 Billionen Euro Steuereinnahmen bedeutet haben. Eine Summe, mit der man sofort nahezu die gesamte deutsche Staatsverschuldung tilgen oder 8 Jahre lang alle Sozialausgaben finanzieren oder jahrzehntelang das Bürgergeld verdoppeln oder durch ein soziales Wohnbauprogramm sofort die Obdachlosigkeit in Deutschland beenden könnte.

Der Großteil der Ukrainer konnte zwar durch Waffenlieferung in einem historisch beispiellosen Ausmaß vorerst gehalten werden, aber der dort seit 3 Jahren tobende Abnutzungskrieg mit Verlusten von Hunderttausenden Soldaten und Tausenden Panzern und Geschützen auf beiden Seiten demonstrierte deutlich, dass ein Entscheidungskrieg um die Vorherrschaft in Osteuropa nicht mit den kleinen Interventionstruppen der 90er und 2000er Jahre geführt und gewonnen werden konnte, sondern nur mit schierer Masse. Und dafür wird man wohl Wehrpflichtige für den Aufbau einer großen Reserve brauchen. Zumal die Bundeswehr heute schon Schwierigkeiten damit hat, genug neue freiwillige Rekruten für das aktuelle 200.000 Heer zu finden. Die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht war zunächst von der Union angestoßen worden. Aber schnell sprangen SPD- und Grünen-Politikerinnen auf den Zug auf. In vorderster Linie damals Lars Klingbeil für die SPD. Die negativen öffentlichen Reaktionen auf diesen Vorstoß führten zwar dazu, dass Scholz erst einmal beruhigend versicherte, eine Rückkehr zur Wehrpflicht stehe aktuell nicht auf dem Programm. Merz macht nun aber dort weiter, wo Scholz aufgehört hat. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter nannte vor wenigen Wochen die Zahl von aktiven 460.000 Soldaten zuzüglich einer großen Reserve notwendig. 460.000, das würde gegenüber den aktuell 182.000 aktiven Soldaten eine Verzweieinhalbfachung der Bundeswehr bedeuten. Damit drängt sich natürlich die Frage auf, woher die Rekruten für diese neue Riesenbundeswehr kommen sollen. Zwar wurde schon der Amt der Ampelregierung begonnen, durch intensiv gesteigerte Werbekampagnen gerade abgehängte, perspektivlose Jugendliche für einen freiwilligen Eintritt in die Bundeswehr zu gewinnen. Und mit der erwartbaren weiteren sozialen Verelendung unter Merz mögen die Zahlen junger Leute, die die Armee als einzigen Weg in eine finanziell gesicherte und sozial anerkannte Laufbahn sehen, weiter steigen. Aber es wird mit Freiwilligkeit kaum gelingen, aus der Bundeswehr eine 500.000-Armee zu machen. Sprich, sie etwa auf die halbe Größe der US-Streitkräfte zu steigern. Das ist auch den Berliner Falken klar. Und so wird immer unverhohlener von der kommenden neuen Wehrpflicht gesprochen. Im Koalitionsvertrag der Merz-Regierung war noch die von der Ampel ausgehandelte, leicht absurde Konstruktion einer freiwilligen Wehrpflicht inkludiert. Aber das wird kaum reichen. Kriegsminister Pistorius sagte dann noch kürzlich, ich sage ganz bewusst und ehrlich, die Betonung liegt auf zunächst, falls wir nicht hinreichend Freiwillige gewinnen können, Zitat Ende. Allzu lange dauern dürfte dieses zunächst wahrscheinlich nicht. Aber selbst wenn das Geld für die Hochrüstung aufgetrieben und die notwendige Truppenstärke erreicht ist, fehlt noch eine Komponente, um einem neuen Weltkrieg einigermaßen zuversichtlich entgegenblicken zu können. Die atomare Abschreckung für den Fall, dass es konventionell schiefgehen sollte. Die BRD unternimmt zwar vorläufig kein eigenes Atomwaffenprogramm, wobei es seit 2022 nicht an liberalen und konservativen Stimmen mangelt, die das gern ändern wollen, aber es bindet sich als Juniorpartner des US-Imperialismus an dessen Nuklearschirm. Seit langer Zeit ist eine kleine Zahl von US-Atomwaffen in Deutschland stationiert. Schätzungsweise etwa 20 Sprengköpfe, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in Rheinland-Pfalz lagern. Während die Zahl der in Deutschland stationierten Atomwaffen nach 1990 aber ständig gesunken war und es in den letzten Jahren ganz danach ausgesehen hatte, dieses Kapitel könnte bald ganz geschlossen werden, unternahm die Ampelregierung letztes Jahr eine Kehrtwende. Auf ihre Einladung soll schon 2026 eine große Zahl neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden. Eine Einladung, die dann auch von Merz freundlich erneuert wurde. Zunächst sind diese Raketen konventionell bestückt, aber sie lassen sich bei Bedarf schnell in Atomraketen umrüsten. Und diese Möglichkeit ist wohl auch das Motiv hinter ihrer Stationierung. Für den Fall eines offenen Weltkriegs mit Russland soll Moskau wissen, dass man potenziell jede Menge US-Atomraketen aus kurzer Distanz und mit folglich kurzer Vorwarnzeit einsetzen könnte. Was freilich nur den kleinen Nachteil hat, dass damit Deutschland in einem solchen Weltkrieg, sobald er nuklear eskaliert, Hauptziel russischer Atomwaffen würde und diese Abschreckung sollte sie versagen, also im Tod des Großteils der deutschen Bevölkerung und der weitgehenden Unbewohnbarkeit Deutschlands münden würde. Die militärische Kriegsvorbereitung muss aber auch von einer politischen begleitet werden. Und in diesem Kontext kann man auch die innenpolitisch scharfe Rechtswendung zuerst der Ampel und dann jetzt die Mischung aus scharfer Repression mit rassistischer Hetze unter Merz sehen. Inga Solti hat in einem sehr lesenswerten Essay vor kurzem dargelegt, dass es in Deutschland lange Zeit in erster Linie nicht einmal die Konservativen waren, sondern das im weiteren Sinne liberale Lager, das den autoritären Staatsumbau vorantrieb. Die Parteien der Ampelregierung, aber auch die liberale publizistische Blase, die die Ampel tendenziell noch von rechts her weiter anfeuerte. Merz setzt auch hier die von der Ampel etablierten Traditionen nur fort, bedeutet aber keine grundsätzliche Kehrtwende. Seit 2022 haben zwei Ereignisse Anlass dafür geliefert, diese autoritäre Wende schon einmal praktisch durchzuexerzieren. Einmal der Ukraine-Krieg. Schon kurze Zeit nach Beginn der Invasion begann der deutsche Staatsapparat mit einer massiven Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit gegenüber allen, die dem Regierungskurs der ständigen Intensivierung des Stellvertreterkriegs widersprachen. Russische und mit Russland sympathisierende Medien, als prominentestes Beispiel Russia Today, wurden kurzerhand verboten. Dass ein Staat, der sich formell nicht einmal im Krieg befindet, dutzendfach Medien wegen Feindpropaganda einfach verbietet, ist ein der Geschichte der BRD beispielloser Willkürakt, den die liberale Publizistik aber weitgehend gleichgültig bis erfreut aufgenommen hatte. Friedensdemonstrationen wurden teilweise verboten, teilweise mit massiven Schikanen belegt. Und die bürgerliche Medienwelt und noch mehr die publizistische liberale Twitter-Blase überboten sich gegenseitig in Hetzkampagnen gegen jeden, der gegen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet eintrat, und denunzierten sie öffentlich als moralisch verkommene Verräter im Dienst des Feindes. Lumpenpazifist, der Hass, Verachtung und nach Möglichkeit Strafe verdient hat, wurde jeder, der vor weiterer Eskalation des Krieges warnte. Noch extremer wurde diese Übung wiederholt, als Ende 2023 der israelische Rachefeldzug gegen Gaza begann, den die Bundesregierung finanziell, militärisch und politisch massiv unterstützt hat. Demonstrationen gegen die Vernichtung Gazas wurden nun deutschlandweit hundertfach verboten. Und wo sie stattfinden durften, unterlagen sie willkürlichen Beschränkungen und wurden dutzendfach durch massive Polizeigewalt eingeschüchtert. Die zigfach auf Social Media zirkulierenden Videos von Polizisten, die Demonstrantinnen auf Kundgebungen für Frieden für Gaza blutig dreschen und ihnen die Knochen brechen, das ist das neue Antlitz der BRD, ebenso unter grün-sozialdemokratischer wie unter Merz-Herrschaft. Wohin die Reise geht, das zeigt jetzt gerade auch der Fall des vom neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland betroffenen Medienportals Red, das ankündigte, aufgrund der gegen das Portal verhängten Sanktionen nicht mehr arbeiten zu können und den Betrieb einstellen zu müssen. In der Begründung für die Sanktion wird Red von EU-Seite aus wohlgemerkt nicht vorgeworfen, in irgendeiner direkten Weise in russischen Diensten zu stehen oder auch nur von Russland finanziert zu werden. Die Begründung ist viel abenteuerlicher. Durch seine Berichterstattung über Palästina-Proteste werde, Zitat, unter seinem überwiegend deutschen Zielpublikum ethnische, politische und religiöse Zwietracht gesät, womit es, Zitat, Handlungen der Regierung der Russischen Föderation, die die Stabilität und Sicherheit in der Union und in einem oder mehreren ihrer Mitgliedstaaten untergraben und bedrohen, fördere. In normale Sprache übersetzt, dass Red mit pro-palästinensischer Tendenz über Palästina-Proteste berichtet, fördert die politische Zwietracht in der EU, und weil politische Zwietracht die Machenschaften des Nationalfeinds Russland begünstigt, muss die Red-Redaktion als Agenten des russischen Feindes sanktioniert werden. Als konkretes Beispiel für Reds zersetzende Aktivitäten wird angeführt, sie hätten bei der palästinensolidarischen Berliner Uni-Besetzung die Besetzer interviewt. Normale journalistische Routinetätigkeiten können jetzt zur Sanktionierung und damit einem indirekten Verbot eines Mediums führen, wenn die Redaktionslinie im Gegensatz zu den außenpolitischen Grundlinien der BRD bzw. der EU steht. Und wie schon bei der Repression bezüglich des Ukraine-Krieges begnügte die deutsche Staatsgewalt sich nicht damit, Opposition gegen ihren außenpolitischen Kurs zu verbieten oder zu bestrafen. Jede Form von Opposition sollte auch mit vollkommener moralischer Vernichtung dieser Opposition einhergehen. Wer gegen immer mehr Waffenlieferungen die Ukraine demonstrierte, der musste als verkommener, gekaufter Agent Putins entlarvt werden. Und wer bezüglich Gaza gegen die Kollektivbestrafung und Zerstörung einer Millionenstadt auch mit deutschem Geld und deutschen Waffen protestiert, der musste als hasserfüllter Antisemit, mindestens als geistiger Enkel Hitlers entlarvt werden. Was zur absurden Situation führte, dass Polizisten des Nachfolgestaates des Dritten Reiches im Namen des Kampfes gegen den Antisemitismus auch reihenweise linken Jüdinnen das Demonstrieren verbieten, wenn diese der deutschen Staatsräson der bedingungslosen Loyalität gegenüber Netanjahus Kriegspolitik widersprechen. Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit in der BRD 2025, das bedeutet die Freiheit, seine Zustimmung zur Außenpolitik seiner Regierung zu bekunden. Das Bemerkenswerte dabei ist allerdings, wie relativ erfolglos die konzertierten Versuche bürgerlicher Medien und Politik sind, in der Masse der Bevölkerung Abscheu gegenüber den Defetisten und Verrätern zu erzeugen. Obwohl seit 3 Jahren Minister und bürgerliche Großmedien der Bevölkerung täglich einhämmern, jeder, der gegen Fortsetzung des Stellvertreterkriegs um die Ukraine ist, sei ein verkommener Verräter, sprechen sich in verschiedenen repräsentativen Umfragen oft weniger als 40% der Befragten für weitere Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Die einzige Gruppe in der Bevölkerung, in der eine große Mehrheit für mehr Waffenlieferungen ist, sind Grünwählerinnen. Noch krasser ist die Diskrepanz zwischen Regierungs- und Medienlinie und der Position der Masse der Bevölkerung, wenn es um die deutsche Unterstützung für die Zerstörung Gazas geht. Laut einer repräsentativen Umfrage der ARD von letztem Herbst sprachen sich damals gerade einmal 19% der Befragten klar für deutsche Waffenlieferungen in Israel aus, während 49% sogar für ein generelles Verbot aller rüstungsrelevanten Exporte an Israel waren. Grünen-Anhängerinnen sind auch hier wieder die kriegslüsternste Gruppe aller Befragten. Aber selbst unter Grünen-Wählerinnen spricht sich weniger als ein Drittel klar für Waffenlieferungen an Israel aus. In den letzten Wochen sahen wir im Angesicht der permanent noch weiter absinkenden Unterstützung Israels in der deutschen Bevölkerung zwar einen gewissen rhetorischen Schwenk im deutschen politischen und medialen Establishment. Sorge über israelische Kriegsverbrechen wurden erstmals in großen Medien geäußert. Aber diese rhetorischen Zugeständnisse an die Massenstimmung in der Bevölkerung sind eben das, Rhetorik, die mit keinem Politikwechsel einhergeht. Selbst wenn Merz persönlich mittlerweile scheinheilige Sorge um die Bevölkerung Gazas artikuliert, gehen die deutschen Waffenlieferungen und Geldspritzen für Israel weiter. Steht weiterhin gar nicht zur Diskussion, den zur Fahndung ausgeschriebenen Kriegsverbrecher Netanjahu, den von Deutschland selbst eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen gemäß zu verhaften, sollte er in die BRD reisen. Und geht ebenso auch die Repression gegen die Palästina-Soli-Bewegung weiter. Die Merz-Regierung folgt hier ganz der Tradition der Grünen, sich in ihrer Rhetorik besorgt und bedauernd über ihre eigene Politik zu äußern, wie es Habeck, Baerbock und Co. bei jeder neuen Verschärfung der deutschen Grenz- und Migrationspolitik zu tun pflegt. Trotz beispiellosen medialen Dauerbombardements pro Hochrüstung und Waffenexporte hat der Kriegskurs der Bundesregierung also nur einen relativ geringen Rückhalt in der Masse der normalen Bevölkerung. All die liberalen bis konservativen bildungsbürgerlichen Redaktionsstuben, deren Propaganda den Eindruck erweckt, als brenne ganz Deutschland auf den eskatologischen Endkampf gegen Putin und die Einäscherung Gazas, leben tatsächlich in einer von der restlichen Bevölkerung weitgehend isolierten kleinen Blase. Kein Krieg mit deutschem Geld und deutschen Waffen, das ist mit Abstand Mehrheitsposition. Nur wird diese Mehrheitsposition von keiner großen Partei und keinem bürgerlichen großen Medium wirklich abgebildet, leider auch nicht in der Schärfe, wie man sich erhoffen würde von der Linkspartei. Im Licht der offenkundigen Erfolglosigkeit dieser Dauerkriegspropaganda muss man die immer schärfere Repression gegen die öffentliche Artikulation von Opposition dagegen sehen. Der deutsche Staatsapparat weiß, dass die aggressive Außenpolitik seit 2022 relativ unpopulär ist. Und gerade deswegen muss durch Einschüchterung jeder Versuch unterbunden werden, diese breite Ablehnung des Kriegskurses in eine politisch wirksame Massenbewegung gegen ihn zu lenken. Die Menschen müssen sich beim Gedanken daran, für den Frieden auf die Straße zu gehen, unwohl fühlen. Ungleich stärker wird das noch in einigen Jahren zutreffen, wenn es um die Vorbereitung des eigentlichen, des großen Krieges geht.